Mega drei Nebel licht die Hole, weil drüben im Dorf ist so großes Fest. Eine Katrinje, du bist die Schönste von alle Mädchen und von dem Dorf. Morgen Nachmittag will ich die Hole, weil meine Mama die kennt ich nicht. Das ist schon ein Jahr, wo ich zu der geht und die Stunde ist fertig und die Zeit. Katrin.